angesichts des dialektischen Verhältnisses von Theorie, Klammer Erkenntnis und Praxis veränderten Handelns, wird der Widerstand gegen die Form, in der sich das verdinglichte Bewusstsein der kapitalistischen Gesellschaft organisiert, zur Didaktik, wie der Theorie der Gesellschaft und eine Bedingung für das Voranschreiten der Sozialwissenschaften. Der Gebildete soll seinen Bereich von Produktion gemäß seines Selbstverständnisses und Organisation dazu nötig schon die dialektische Beziehung von Form und Inhalt, deswegen diese Formfrage, in einer materialistischen Erkenntnistheorie stattfinden. Die Kritik an der Institution erstreckt sich auf die Verkehrsform und auf die herrschenden Typen zwischenmenschlicher Beziehungen. Das ist ein zentraler Punkt beim Brückner, diese zwischenmenschliche Beziehung in den Wissenschaften und daraus folgende menschliche Beziehung generell taucht bei ihm in der Reflexion mit auf. Das ist ein zentraler Moment. Gegensatz zu diesen objektiven Wissenschaften und statistisches Wissen. Das ist immer wieder ein wesentlicher Punkt. Und der Widerstand der Institution, die allemal Affirmation begünstigt, wird zum Angriffspunkt der Revolte. In Besetzung, Streiks, in Herstellung von Öffentlichkeit, bei Sitzungen und der Hochschulgremien wird versucht, das durchzusetzen, weil anders nicht so funktioniert. Und dieser kollektive Prozess des Erkennens soll im Geltungsbereich der Politisierungsthese an den Bedürfnissen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer ansetzen. Dabei werden zugleich Gewohnheiten, Ängste der Teilnehmerinnen problematisiert und im Rahmen sozialwissenschaftlichen Theorien reflektiert und versucht zu ändern. Der traditionelle Betrieb kennt das Subjekt nur als Störung. Das ist eine sehr kurze, aber prägnante These. So, jetzt gehe ich noch kurz auf Kritik der Studiebewegung ein. Es wirkt ein bisschen verklärend, wenn er die Studierendenbewegung beschreibt, aber er sieht auch gerade diese Brüche. Und diese zwei Thesen, die ich jetzt nur als Kritik der Studiebewegung sieht auf 67 bis 69, wo er die Entwicklung sieht. Die erste und zweite Generation der Studierendenbewegung wurde von Ermüdungserscheinungen, von Erosion, von den Widerständigen der Bürokratie, Repressionen erfasst. Und zwanglos ermischten sich radikal-demokratische, syndikalistische, liberalistische Elemente, die vorher drin waren, die auch in diesem Gemisch die Stärke dieser Bewegung ausgemacht hast. Und haben sich sozusagen in verschiedenen Bereichen aufgespalten. Das war sozusagen dieses Ende 69, ist nicht mehr gelungen, diese Gesamtbewegung zu halten. Und nur für diese wenigen Jahre war diese, schreibt dann von New Left, der Neuen Linken, die Identität und die revolutionäre Tradition in der Geschichte konnten da kurz angeknüpft werden. Weil diese Gruppe wurde so Schnittpunkt unterschiedlicher Bestrebungen und hat da das so eine Entwicklungsmotor in Gang gesetzt. So, und die letzten zwei Teile, da gehe ich kurz darauf ein, was pädagogische Identität ist und was politische Identität ist. Weil politische Identität ist bei Ihnen ein ganz zentraler Begriff. Und er setzt es gegenüber der pädagogischen Identität. Die pädagogische Identität, das ist ein anderer Text, das ist Krise von Theorie und Identität und den hat er 77, Anfang 78 geschrieben. Das war ein Text, auf den sich die Spondi-Bewegung und die Marschlinie sehr stark bezogen hat, deswegen habe ich ihn auch genommen. Also pädagogische Identität. Sie stellt sich her, wenn ein Individuum in seinem Bildungsprozess zu einer bewertbaren, messbaren Leistung kommt, die drei Aspekte bürgerlicher Lebenstätigkeit integriert. Die Entwicklung individueller Produktivkräfte, Bedürfnisse, Fähigkeiten, Interesse, die soziale Einbettung in eine Bezugsgruppe, in der Tätigkeiten und ihr Ergebnis gewürdigt werden, in der die Leistung gut ist, die Einbettung stabilisiert ist, die Vollendung dieser Leistung in einem marktfähigen Produkt, objektiven Bedingungen der Warenproduktion. Er sagt, diese Folgen davon lassen aber eine wirkliche Identität scheitern. Das war die pädagogische Identität. Und jetzt dieses Kontrast der politischen Identität, dieser diskutierbaren oder diskutierenden kritischen Öffentlichkeit, jedenfalls ein nicht kontemplatives, also betrachtendes Moment, sondern höchst praktisches Zusammenhang, während die einzelnen Personen eine Aneignungschancen erstmal erkennen, und zwar diese versicherten Ische. Er schreibt von einzelnen Personen als Ische, also mehrere Ichs, das ist diese psychoanalytische Kategorie, in ein qualitatives Persönliches, in ein unverwechselbares, eigenartiges und sei es noch so gering, mit Gesellschaftlichkeit zu versöhnen. Aneignung hieß, gemeinsam wurde ein Stück Lebensgelände zurückgenommen, das administrativ entfremdet, staatliches Territorium war, gemeinsam erschlossen. Öffentlich wurde vieles, das in Privatsphären gebunden war, Dabei die Bezeichnung politisch.